So, es war nicht viel, aber doch ein bisschen was. Damit komme ich zum eigentlichen Thema, Verwaltung der deutschen Kolonien am Beispiel Togos. Nach der Inbesitznahme von Kolonialgebieten durch das Deutsche Reich stellte sich für die Berliner Zentrale wie für die Handlungsträger vor Ort die vorrangige Aufgabe, den vorerst auf die Küstenregionen beschränkten Herrschaftsanspruch möglichst weit in das Landesinnere auszudehnen, gegen europäische Konkurrenten und afrikanische Opponenten durchzusetzen und eine effizient arbeitende Verwaltung zu etablieren, die der militärischen Kontrolle und wirtschaftlichen Erschließung der Kolonien zu dienen hatte. Dies fiel den im Umgang mit außereuropäischen Völkern und dem Aufbau einer Kolonialadministration unerfahrenen Beamten nicht leicht, da eine verbindliche theoretische Konzeption ebenso wie praktische Erfahrungen nicht vorlagen und die deutsche Kolonialverwaltung zudem in den Anfangsjahren wenig geneigt war, von den Erkenntnissen der anderen europäischen Kolonialmächte, insbesondere Englands und Frankreichs, zu profitieren. Der Erwerb der deutschen Kolonien glich daher in vielem einem Sprung ins kalte Wasser. Der Bremer Kaufmann Johann Karl Fietor, der die Verhältnisse an der westafrikanischen Küste aus eigener Anschauung kannte, charakterisierte die Situation der ersten Jahre mit den Worten, Zitat, etwas Primitiveres als den deutschen Besitz in Afrika im Jahre 1884 kann man sich kaum denken. Entsprechend bescheiden sahen die Anfänge der Kolonialverwaltung in dem am 5. Juli 1884 von Dr. Gustav Nachtigall zum deutschen Schutzgebiet erklärten Küstenstreifen aus, der sich später zur Tropenkolonie Togo entwickeln sollte. Ich habe Ihnen dazu mal eine Folie mitgebracht, wie die Situation in Afrika im Jahr 1884 zeigt. Der kleine Gürtel an der Küste hier, also Togo in hellblau. Man findet ja oft die Überblicksdarstellungen oder auch die Schulbücher und Karten, in denen Afrika farbenfroh aufgeteilt ist. Und dort heißt es dann Afrika 1884 bis 1914 etwa. Das ist natürlich Fiktion. Zumindest im Falle Togos kann man sagen, dass diese Situation, also Herrschaftsanspruch beschränkt auf die Küstenregion, bis über die Jahrhundertgrenze hinaus bestand. Die Grenzen im Landesinneren, im Hinterland, waren noch nicht einmal völlig vermessen. Man hatte unzureichende Kenntnisse und von völligem Herrschaftsanspruch, von Durchsetzung dieses Herrschaftsanspruchs, konnte also noch lange keine Rede sein. Der im Juli 1887 zum interimistischen Kommissar war also die Vorstufe für Landeshauptmann und Landeshauptmann wiederum für Gouverneur. In Togo gab es ab 1897 dann erst einen Gouverneur. Dieser für Togo ernannte Jesko von Puttkammer musste vor seiner Ankunft im Jahre 1887 freimütig bekennen, Zitat, dass ich selbst von den Zuständen in Togo keine Ahnung habe. Richard Kühas, der 1889 erster Amtsvorsteher der späteren Hauptstadt Lomé wurde, berichtete gar, dass ihm vor seiner Abreise nach Togo niemand zu sagen wusste, wo dieses Land überhaupt liege. Diese Aussagen, die sich beliebig vermehren ließen, machen deutlich, dass das Wissen über die deutschen Kolonien in der Heimat selbst und bei den verantwortlichen Männern der ersten Stunde gering war, dass eine entsprechende Ausbildung der Kolonialbeamten fehlte und dass dies offenbar zunächst auch nur wenige störte. Ausdruck dieser Planlosigkeit war nicht nur der mehrfache Wechsel des Sitzes der Zentralverwaltung in Togo, sondern auch ein ausgeprägter persönlicher Freiraum der Protagonisten innerhalb der Kolonie, den es nachfolgend zu untersuchen gilt. Ich beginne beim Gouverneur. An der Spitze jeder Kolonie stand ein kaiserlicher Beamter mit dem Titel Gouverneur. Die Administration der Kolonien selbst bildete ein jeweils für sich abgeschlossenes Gouvernement. Der Gouverneur fungierte in seiner Kolonie als Repräsentant des Deutschen Reiches und bildete nicht nur die oberste Instanz der Zivilverwaltung, sondern besaß als Zivilist auch die oberste militärische Gewalt über die Schutz- bzw. Polizeitruppe. Über das Instrument der Zoll- und Steuerpolitik konnte er darüber hinaus auf die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonie einwirken. Verantwortlich für sein Tun war der Gouverneur gegenüber der kolonialen Zentralbehörde im Reich. Auch dazu eine Folie, damit man besser mal einen Überblick über die Verwaltung der deutschen Kolonien vom Reich aus bekommt. Zuständig für die Verwaltung der deutschen Kolonien aus von Berlin aus war die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, die sich 1890 als Abteilung 4 des Auswärtigen Amtes bildet. Zuvor war die politische Abteilung des Auswärtigen Amtes für die Verwaltung der Kolonien zuständig. Dies bis 1907. Von da an von 1907 bis 1919 das Reichskolonialamt. Als nächst tiefere Verwaltungsebene haben wir das sogenannte Gouvernement. Davon gab es im Falle Deutschlands insgesamt 7. Die 4 Gouvernements in Afrika, also Togo mit der Hauptstadt Benin, Kamerun mit der Hauptstadt Guinea ab 1901, Deutsch-Südwestafrika mit der Hauptstadt Windhoek und Deutsch-Ostafrika mit der Hauptstadt Dar es Salaam. Diese 4 Kolonien in Afrika bildeten insgesamt 96% der deutschen Kolonialländermasse. Bleibt also nur noch Streubesitz. Und das sind die westlichen 3 Gouvernements. Da haben wir das Gouvernement Deutsch-Neuguinea mit der Hauptstadt Rabaul. Zusammenfassend Kaiser Wilhelmsland, Bismarck-Archipel, die Salomonen, die Karolinen, die Marianen und die Marshallinseln. Dazu das Gouvernement Samoa mit der Hauptstadt Apia und das Pachtgebiet Kyushu mit der Hauptstadt Qingdao. Kyushu ist insofern ein Sonderfall, als es ein Pachtgebiet war, gepachtet auf 99 Jahre. Es hätte also im nächsten Jahr 1997 zusammen mit Hongkong zurückgegeben werden müssen. Und außerdem unterstand es als einziges Gouvernement nicht dem Reichskolonialamt, sondern dem Reichsmarineamt. An der Spitze dieses Gouvernements stand auch ein Marineoffizier. Dies heißt aber nicht, dass die Bedeutung des Gouverneurs, der also an der Spitze dieses Gouvernements steht, auf die Funktion eines ausführenden Organs der Kolonialabteilung bzw. des Reichskolonialamtes zu reduzieren ist. Vielmehr gewährten die große Distanz zum Heimatland, die mangelhaften Kommunikationsbedingungen der ersten Jahre sowie die daraus resultierenden Rahmenvorschriften einen weiten Handlungsspielraum, den der jeweilige Gouverneur den spezifischen Gegebenheiten seiner Kolonie anpassen konnte, ja musste. Da auf der einen Seite Reichskanzler und Kolonialbehörde im Reich den rechtlichen Rahmen vorgaben, auf der anderen Seite dem Gouverneur Gelegenheit zur Entfaltung eigener Initiative blieb, war das Ausmaß der Selbstständigkeit, das letzterer genoss, ein Produkt der Praxis, ein Ergebnis des freien Spiels der auf beiden Seiten dominierenden persönlichen Kräfte. Die Kolonialbeamten. Unterstützung erhielt der Gouverneur bei der Bewältigung der zahlreichen ihm übertragenen Aufgaben durch einen, je nach Kolonie, mehr oder minder großen Stab von Referenten, die in der Verwaltungszentrale die Aufsicht über die verschiedenen Ressorts führten, also innerhalb der Kolonie. Die rechtliche Stellung und Absicherung dieser Beamten blieb lange Zeit ungeklärt. Der Mangel einer umfassenden gesetzlichen Grundlage trat besonders zutage, als die einzelnen Kolonien durch das Gesetz über die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete vom 30. März 1892 etatrechtlich selbstständige Fiski und die früheren Reichsbeamten dadurch zu Landesbeamten wurden, die ihre Zuwendungen von nun an aus dem Fonds der Kolonien bezogen. Erst das im Jahre 1910 in enger Anlehnung an das Reichsbeamtenrecht entstandene Kolonialbeamtengesetz regelte umfassend die Pflichten, die Rechte und die Versorgung der Kolonialbeamten und schuf damit die lange entbehrte Rechtsgrundlage für den Dienst in den deutschen Kolonien. Darüber hinaus sollten die in das Kolonialbeamtengesetz aufgenommenen Vergünstigungen zusätzliche Anreize schaffen, besonders die älteren und erfahreneren Beamten zu einem längeren Verbleiben in den Kolonien mit ihren zum Teil recht ungünstigen klimatischen Bedingungen zu bewegen und damit die starke Fluktuation zu verringern. So stand jetzt einem Kolonialbeamten, der dem Kolonialdienst in Deutsch-Ostafrika, Kamerun oder Togo 12 Jahre, in Deutsch-Südwestafrika 15 Jahre, auch ohne den Nachweis der Dienst- oder der Erwerbsunfähigkeit einen Anspruch auf lebenslängliche Pension zu. Ein zeitgenössischer Kommentar dieses Paragraphen erläuterte, Zitat, Beamte der erwähnten Art werden im Allgemeinen derart verbraucht sein, dass sie für den Beamtendienst nicht mehr in Betracht kommen und auch ihre Erwerbsfähigkeit zum größten Teil eingebüßt haben. Zitat Ende. In einer der Kolonialabteilung vorgelegten Denkschrift zum Stand der Entwicklung in Togo hieß es bereits 1904, das Reich könne den Kolonialbeamten mit Rücksicht auf das hohe gesundheitliche Risiko ruhig eine angemessene Pension im Falle der Invalidität zusichern. Zitat, die wenigsten werden in die Jahre kommen, sie zu genießen. Wenn die kritischen 40er Jahre mit ihrer erlahmenden Herztätigkeit herankommen, so hat auch für die meisten ihre Stunde geschlagen. Ähnlich wie die Schaffung einer umfassenden Rechtsgrundlage musste auch die Frage einer geeigneten Ausbildung der Beamten für den deutschen Kolonialdienst lange auf eine Antwort warten. In den ersten Jahren der deutschen Kolonialorganisation war die Idee von der Notwendigkeit einer besonderen Fachvorbildung der Kolonialbeamten, die sich an den Erfordernissen des Kolonialdienstes zu orientieren und im Idealfall bereits vor der Ausreise und noch im Mutterland zu erfolgen habe, kaum verbreitet. Dass aber gerade der Kolonialdienst nicht nur in Bezug auf Tropendiensttauglichkeit erhöhte Anforderungen stellte, wurde erst spät erkannt. Während bei den etablierten Kolonialmächten eine wissenschaftliche, praktische und technische Fachvorbildung und Fachprüfung die Vorbedingung für die Zulassung zum Kolonialdienst war, erfuhr bei dem Nachzügler unter den Kolonialmächten allenfalls die sprachliche Ausbildung der Kolonialaspiranten durch das 1887 eröffnete Seminar für orientalische Sprachen in Berlin eine frühe Förderung. Obwohl der Afrikaforscher Ernst Henrici bereits 1888 das Erlernen der Landessprache für den Kolonialbeamten, Zitat, als unabweisliche Notwendigkeit bezeichnet hatte, wurde in Berlin nur ein Teil der für das deutsche Kolonialgebiet erforderlichen Sprachkenntnisse vermittelt, sodass das orientalische Seminar der Ausbildung zum Kolonialdienst in nur sehr beschränktem Maße zugute kam. Also etwa in Togo hat keiner der Kolonialbeamten im Hinterland eine der Landessprachen beherrscht. Insbesondere war man sich uneinig darüber, ob die Anwärter für den Kolonialdienst von Anfang an in den Kolonien selbst auszubilden oder ob als Beamte Personen einzustellen seien, die die allgemeine Vorbildung bereits in einem heimischen Dienstzweig oder Privatberuf erhalten hatten, denen aber noch vor der Aussendung eine besondere Ausbildung für den Kolonialdienst vermittelt werden sollte. Diesem Zweck dienten neben dem Seminar für orientalische Sprachen die Handelshochschule in Berlin. An diesen beiden Institutionen erhielten die Beamten für Deutsch-Ostafrika ihre Ausbildung, das 1908 eröffnete Kolonialinstitut in Hamburg zur Ausbildung der Kolonialanwärter für West- und Südwestafrika und die 1898 gegründete Kolonialschule in Witzenhausen bei Kassel zur praktischen Vorbereitung von Wirtschafts- und Plantagenbeamten. Eine übergreifende Schule für Kolonialbeamte nach englischem oder französischem Vorbild entstand jedoch bis zum Ende der deutschen Kolonialherrschaft nicht mehr, obwohl es durchaus Ansätze gab. So kam Staatssekretär Wilhelm Solf während seiner Togo-Reise im Oktober 1913, Sie haben es eben gesehen, bei der Besichtigung des Bezirksamtes Attakpamé der Gedanke, in Togo eine Schule zur Ausbildung von Kolonialbeamten zu gründen, denn gerade dort könne man übersichtlich und bequem die mannigfachen Probleme der Kolonialverwaltung und Kolonialwirtschaft studieren. Ausgeführt wurde dieses Vorhaben aber nicht. Die Verwaltung der deutschen Kolonien blieb daher eine Mischung aus Anlehnung, vor allem an das englische Vorbild, und Pragmatismus. Der Gouvernementsrat. Dieser Befund gilt auch für den Versuch einer kolonialen Selbstverwaltung, der in Form des Gouvernementsrates bzw. seines Vorläufers, des Verwaltungsrates, in den Kolonien unternommen wurde. Damit eng verknüpft war die grundsätzliche Frage, welches Maß an Einfluss den europäischen Bewohnern auf die Entwicklung der jeweiligen Kolonie einzuräumen sei und inwieweit dieser, wenn überhaupt, auch der angestammten afrikanischen Bevölkerung zugestanden werden sollte. Die Gouvernementsräte, die durch Verfügung des Reichskanzlers aus dem Jahre 1903 in jeder deutschen Kolonie eingerichtet wurden, waren Beratungsgremien, die sich aus dem Gouverneur selbst sowie mindestens drei Verwaltungsbeamten und mindestens drei außeramtlichen Mitgliedern, also Kaufleuten, Missionaren, Pflanzern, und so weiter, zusammensetzten. Als Vorbild dienten die in den englischen Kolonien eingerichteten Legislative Councils und die französischen Conseils de Gouvernement, deren Bestimmungen für die Zwecke der deutschen Kolonien modifiziert wurden. Da die Vertreter der Handelsfirmen und Missionsgesellschaften oft länger vor Ort waren als die verantwortlichen Regierungsbeamten, sollte mit dem Instrument des Gouvernementsrates Sachkenntnis und wirtschaftliche Erfahrung dienstbar gemacht und den privaten Interessenten Einfluss auf die Gesetzgebung und die Führung der Amtsgeschäfte gestattet werden. Eine Beteiligung afrikanischer Bevölkerungsvertreter war nicht vorgesehen. Gouverneur Graf von Zesch begründete deren Ausschluss 1907 damit, dass die Togoer zu einer weitergehenden Teilnahme an der Verwaltung noch nicht reif seien. Das Beispiel englischer Kolonien, Afrikaner in den Gouvernementsrat zu berufen, halte er nicht für nachahmenswert. Zitat: Der Eingeborene des Schutzgebiets ist noch nicht befähigt, an der Entscheidung von Fragen mitzuwirken, welchen einen weiteren Gesichtskreis erfordern. Zitat Ende. Die Verwaltung begehe einen großen Fehler, käme sie diesen Bestrebungen entgegen. Die prinzipielle rechtliche Beschneidung der Bevölkerung in den Kolonien, die an diesem Beispiel deutlich wird, führte für den Rest der deutschen Kolonialzeit zu fortgesetzten Beschwerden, besonders durch die gesellschaftliche Elite in der Hauptstadt Lomé. Darauf soll später noch einmal eingegangen werden. Der Gouvernementsrat aber blieb aufgrund der mangelnden Entscheidungsrechte seiner Mitglieder für die innere Entwicklung der Kolonien weitgehend ohne Bedeutung. An seiner Entwicklung lässt sich aufzeigen, wie schwer sich die Verwaltung mit der weißen und farbigen Bevölkerung der Kolonien tat. Dies galt für die Zentralverwaltung in Lomé ebenso wie für die Verwaltung der einzelnen Bezirke. Ich komme damit zur Lokalverwaltung, also zur Ebene der Bezirksamtmänner und Stationsleiter, eine der entscheidenden Ebenen in der Lokalverwaltung. Die Bezirksleiter der lokalen Verwaltungsbezirke in Togo, die Bezirksamtmänner und Stationsleiter, besaßen einen umfangreichen Aufgabenbereich, der alle Verwaltungszweige umfasste. Und auch da möchte ich Ihnen zunächst mal einen kurzen Überblick geben. deutsche Kolonie Togo setzte sich zusammen im Jahr 1914 aus insgesamt 8 lokalen Verwaltungseinheiten, 5 sogenannte Bezirksämter, die an der Küste oder in der Nähe der Küste waren und infrastrukturell bereits einigermaßen erschlossen waren. Dazu gehört das Bezirksamt Lomé Stadt, Lomé Land, Anesho, Nizahöhe und Atapame. Dazu kamen die im infrastrukturell noch nicht erschlossenen Hinterland befindlichen Stationen Kete Krachi, Sokode Basari und im Norden Sansari Mangu. Diese Stationen wurden also verwaltet von Bezirksamtmännern bzw. Stationsleitern. Das heißt, wir befinden uns jetzt auf dieser Ebene. Zum Aufgabenbereich der Bezirksamtmänner bzw. Stationsleiter zählten der Ausbau bzw. die Unterhaltung des Wege- und Straßennetzes, die Erziehung der Bevölkerung in wirtschaftlichen und hygienischen Fragen, die Erhebung von Steuern sowie die Leitung der in fast allen Bezirken vorhandenen Versuchspflanzungen. Die Bezirksleiter unterstanden unmittelbar dem Gouverneur, während sie selbst für die ihnen unterstellten Beamten, also für Stationsassistenten und Nebenstationsleiter, verantwortlich waren. Für polizeiliche Maßnahmen und zur Aufrechterhaltung der Ordnung stand den Bezirksleitern eine Abteilung der Polizeitruppe zur Verfügung. Daneben war es ihre Aufgabe, sich über die Bodenverhältnisse, die landwirtschaftliche Betriebsweise der Ackerbauern sowie über Klima, Viehzucht und Viehkrankheiten ein umfassendes Bild zu verschaffen. Über alle Maßnahmen hatte der Bezirksleiter das Gouvernement zu unterrichten, sodass er einen nicht geringen Teil seiner Dienstzeit mit dem Erstellen von Berichten sowie von Tabellen und Statistiken verbrachte. Dem Bezirksleiter oblag damit eine, im doppelten Sinne des Wortes, ausfüllende Tätigkeit. Darüber hinaus stand den Bezirksleitern die Ausübung der Gerichtsbarkeit über die indigene Bevölkerung zu. Während das am 25. Juli 1900 erlassene Schutzgebietsgesetz das Grundgesetz für die Gesetzgebung, die Verwaltung und die Rechtspflege in den Kolonien des Deutschen Reiches, wesentliche Normen verschiedener Reichsgesetze sowie des preußischen allgemeinen Landrechts in Ermangelung einer spezifischen Kolonialgesetzgebung auf die Kolonien übertragen hatte, blieb die jeweils dort lebende indigene Bevölkerung von dieser Regelung der Gerichtsbarkeit und der Rechtspflege ausgeschlossen. Denn das Schutzgebietgesetz ging in seinen Prämissen, ebenso wie Gouverneur Zesch, davon aus, Zitat, dass die Eingeborenen in Anbetracht ihres geringen Kulturzustandes, Zitat Ende, noch nicht reif seien, mit den Europäern rechtlich auf eine Stufe gestellt zu werden. Damit blieben die Bewohner der Kolonien von der Rechtsordnung der Weißen ausgeschlossen. Während für die weißen Bewohner der Kolonien die strikte Trennung von Verwaltung und Justiz galt, wurde die Gerichtsbarkeit über die Kolonisierten nicht durch ordentliche Gerichte, sondern durch die in der Regel juristisch nicht vorgebildeten Bezirksleiter ausgeübt. Auf welche Weise dies zu geschehen hatte, darüber gab es keine kodifizierten Ausführungsbestimmungen. Erst als nach der Jahrhundertwende Übergriffe von Beamten in den Kolonien bekannt wurden und verschiedene Skandale in der Öffentlichkeit und im Reichstag für Aufsehen sorgten, begann man damit, die von den europäischen Rechtsgrundsätzen abweichenden Verhältnisse in den Kolonien zu berücksichtigen. Maßgebend dafür war die sich erst langsam durchsetzende Erkenntnis, dass manche Handlungen der indigenen Bevölkerung nach europäischer Auffassung Straftaten darstellten, diese aber lediglich auf tradierten Anschauungen, Sitten und Gebräuchen beruhten, die den jungen und ungenügend vorgebildeten Beamten oftmals unbekannt und daher unverständlich waren. In Togo gingen die ersten ernsthaften Versuche, die verschiedenen Stammesrechte zu sammeln und aufzeichnen zu lassen, auf Gouverneur Graf von Zesch zurück. Dieser wies die Bezirksleiter in einem Runderlass aus dem Jahre 1907 darauf hin, dass bei vielen Handlungen der indigenen Bevölkerung der im Reichsstrafgesetzbuch erforderliche verbrecherische Wille fehle und dass es daher erforderlich sei, Zitat, das richtige Strafmaß zu treffen und trotz Schonung des Rechtsgefühls der Eingeborenen allmählich zivilisierter Rechtsanschauung zum Siege zu verhelfen. Zitat Ende. Entscheidend ist auch dabei, dass immer die deutsche Auffassung die zivilisierte war, niemals die afrikanische. Gleichzeitig beauftragte Zesch den juristischen Hilfsarbeiter beim Gouvernement in Lomé, Dr. Rudolf Asmis, mit der Materialsammlung für den Erlass eines den Verhältnissen Togos angepassten und den Gewohnheiten der Bevölkerung so weit wie möglich Rechnung tragenden Strafgesetzbuches. Nach Abschluss der Vorarbeiten bereiste Asmis im Frühjahr 1907 das Hinterland der Kolonie und begann mit seinen Erhebungen. Sein Hauptinteresse galt der Ausübung der Jurisdiktion durch einheimische Organe, der möglichen Zulassung farbiger Rechtsbeistände sowie der Trennung von Administration und Rechtsprechung. Im Laufe der Besprechungen mit den Bezirksleitern stellte sich heraus, dass sich deren Rechtsprechung aus drei verschiedenen Quellen speiste. An erster Stelle standen die Verordnungen des Gouverneurs, die für die indigene Bevölkerung erlassen und zu deren Ausführung die Bezirksleiter verpflichtet waren. Daneben hatten die Bezirksamtmänner und Stationsleiter aber auch auf die mündlich überlieferten Sitten und Gebräuche der verschiedenen Ethnien Rücksicht zu nehmen, solange deren Gewohnheiten mit der deutschen Rechtsauffassung einigermaßen vereinbar waren. Diese scheinbar verständnisvolle Politik der deutschen Kolonialverwaltung maß den tradierten Rechtsanschauungen der Afrikaner keineswegs einen eigenen Stellenwert bei, sondern diente lediglich dazu, angesichts der schwachen Präsenz von deutschen Kolonialbeamten im Hinterland, möglichen Aufständen durch begrenzte Zugeständnisse präventiv entgegenzuwirken. Was die schwache Präsenz der Kolonialbeamten im Hinterland anbetrifft, so standen in Togo in den drei nördlichen Verwaltungsbezirken im Jahre 1913 zwölf Regierungsbeamte einer Bevölkerung von rund 545.000 Afrikanern gegenüber. Auch das, damit man mal einen Eindruck bekommt, was deutsche Kolonialherrschaft im Hinterland eigentlich bedeutet. Also ein Verhältnis von 1 zu 45.000. Das ist aber keineswegs ein extremer Wert. Die zu Deutsch-Ostafrika gehörende Residentur Ruanda mit ihren 2 Millionen Einwohnern wurde 1913 von ganzen 5 Regierungsbeamten verwaltet. Nun existierte zwischen den auf Verordnungen beruhenden Rahmenbedingungen des Gouvernements, die quantitativ eher spärlich waren, und den Gewohnheitsrechten der indigenen Bevölkerung, die mit der Übernahme der deutschen Herrschaft nur noch eingeschränkte Gültigkeit besaßen, ein gewisser Freiraum, der durch die beiden genannten Rechtsquellen nicht genügend abgedeckt werden konnte. Innerhalb dieses Freiraumes mussten bzw. konnten die Bezirksleiter nach eigenem Gutdünken selbst Recht sprechen. Die Gesamtheit dieser Rechtssätze, welche die dritte Quelle für die Rechtsprechung der Bezirksleiter bildete, bezeichneten schon die Zeitgenossen als Bezirksleiterrecht. Es handelte sich bei diesem Bezirksleiterrecht um eine Art Gerichtsbrauch, gebunden an die Person des jeweiligen Verwaltungsbeamten, der ihn gewissermaßen in und mit sich trug. Dieses Prozedere barg die Gefahr, dass sich aufgrund der subjektiven Prägung des Bezirksleiterrechts in jedem Bezirk eine andere, von der Person und der Persönlichkeit des jeweiligen Bezirksleiters abhängige Rechtsprechung entwickeln konnte, was dann in Togo auch tatsächlich geschah. Wechselte ein Bezirksleiter den Bezirk, so nahm er seine Rechtsgrundsätze mit, während der Nachfolger wiederum ein neues Bezirksleiterrecht einführte, das seinem eigenen Rechtsgefühl entsprach. Die Voraussetzungen dafür waren in der kleinen Tropenkolonie insofern besonders günstig, weil sich unter den langjährigen Bezirksamtmännern und Stationsleitern des Hinterlandes nicht ein ausgebildeter Jurist befand. Damit war der Willkür Tür und Tor geöffnet. So ergab denn die nachträgliche Kontrolle der lokalen Urteilsfindung durch Asmis immer wieder Hinweise, Zitat, Hinweise auf die Unvereinbarkeit der getroffenen Entscheidungen mit den deutschen Rechtsgrundsätzen oder auf die im Nachbarbezirk übliche, anders geartete Rechtsprechung. Nirgends, fasste Asmis das Ergebnis seiner Tätigkeit in Togo zusammen, ist die Rechtsprechung mehr Persönlichkeitssache als in den Kolonien. Um noch kurz zu sagen, wie die Bemühungen von Asmis zu Ende gingen. Nach dem Abschluss seiner Studien wurde Asmis von Gouverneur Zesch im September 1907 beauftragt, den Entwurf eines Strafgesetzbuches für Togo aufzustellen. Das Reichskolonialamt in Berlin wies Zesch jedoch im Jahre 1908 an, von der geplanten Kodifizierung des einheimischen Strafrechts abzusehen, da die Ergebnisse des Dr. Asmis geeignet seien, der kolonialen Sache in der deutschen Öffentlichkeit und besonders im Reichstag Abbruch zu tun. Die Arbeiten des Assessors mussten daher eingestellt werden, Zitat Dernburg an Zesch, damit erhebliches Unheil vermieden werde. Zitat Ende. Kommen wir zurück zu den Bezirksleitern. Weil aber die Bezirksleiter nicht nur innerhalb des vom Gouvernement vorgegebenen Rahmens Recht setzten, sondern dessen Umsetzung auch selbst überwachten und Verstöße mittels eigener Urteilsfindung ahnden konnten, waren Legislative, Exekutive und Judikative in der Hand der Bezirksleiter vereinigt. Damit war die Gewaltenteilung in den deutschen Kolonien auf der Ebene der Lokalverwaltung praktisch aufgehoben und dem Bezirksleiter die Möglichkeit gegeben, die Verwaltung des Bezirks je nach individueller Neigung zu gestalten. Dabei verhielt es sich keineswegs so, dass die Bezirksleiter im Innern und an der Peripherie der Kolonie ihre Befugnisse dem Gouverneur nach und nach hätten abtrotzen müssen und sich daraus ein Kompetenzenstreit ergeben hätte. Vielmehr legte der langjährige Gouverneur Graf Zesch nach Ablauf seiner Amtszeit offen, dass er selbst die Interessenpolitik der Bezirksleiter, die er mit dem Begriff Bezirkspartikularismus umschrieb, systematisch großgezogen und ausgenutzt habe. Es liege schließlich auf der Hand, dass ein Bezirksleiter, der für seinen Bezirk seine ganze Kraft aufwende, im Wettbewerb mit anderen Bezirken wesentlich mehr leiste als derjenige, der nicht in diesen Wettbewerb eintrete. Ich komme jetzt zu den Stützen der Verwaltung, zu den Häuptlingen und Häuptlingspolizisten. Also die nächst tiefere Ebene, beziehungsweise die höchste Ebene, zu denen die afrikanischen Vertreter Zugang hatten. Angesichts des wachsenden Verwaltungsaufkommens zeigte sich schon bald die Notwendigkeit, Teilbereiche von Administration und Gerichtsbarkeit an ausgewählte Vertreter der indigenen Bevölkerung zu delegieren. Dies galt für alle deutschen Kolonien, insbesondere aber für die Tropenkolonie Togo, wo sich die Verwaltung aufgrund der besonders ungünstigen klimatischen und gesundheitlichen Verhältnisse, des damit verbundenen ständigen Personalmangels und des Zwangs zur sparsamsten Verwendung der geringen finanziellen Mittel genötigt sah, auf vorhandene politische Strukturen zurückzugreifen. Dafür boten sich in erster Linie die autochthonen politischen Gemeinwesen an, die im Häuptlingstum ein gemeinsames Charakteristikum besaßen. War der Einfluss dieser Häuptlinge auch oft sehr gering, betrachtete man es doch als Aufgabe, im Sinne der reibungslosen Errichtung einer effektiven Verwaltung, Zitat, die einheimischen Häuptlinge und Würdenträger zu brauchbaren Funktionären der Regierung zu erziehen. Diesen kam daher im System der deutschen Kolonialherrschaft die Funktion des Bindegliedes zwischen den lokalen Verwaltungsbehörden und der Bevölkerung zu. Je nach Grad der Anpassungsfähigkeit und Willigkeit verfolgten Gouvernement und Bezirksleiter gegenüber den Häuptlingen eine Doppelstrategie. Traf man auf kollaborationsbereite Häuptlinge, so wurde auf den Schutz und die Stärkung ihrer Autorität im Volk gezielt hingearbeitet. Um sich der Loyalität und der Mitarbeit zukünftiger Würdenträger zu versichern, wurden im Hinterland Togos, wo größere politische Verbände bestanden, die vermutlichen Erben der Könige zwangsweise für eine gewisse Zeit auf den Stationen behalten, um sie dort mit den Anschauungen und Zielen der deutschen Regierung vertraut zu machen. War dagegen ein Häuptling nicht willens oder aufgrund politischer Machtlosigkeit bzw. fortgeschrittenen Alters nicht in der Lage, die an ihn gestellten Pflichten zu erfüllen, so konnte er von der zuständigen Lokalbehörde abgelöst und durch einen der Verwaltung genehmen Kandidaten ersetzt werden. Beschränkte man sich bei der ersten Variante weitgehend auf die Kontrolle vorhandener politischer Strukturen, so griff letztere direkt in das Herrschaftsgefüge ein und ermöglichte so den Aufstieg afrikanischer homines novi. Beide Formen der Herrschaftsausübung kamen in Togo, wie auch in den anderen deutschen Kolonien, zur Anwendung. Die direkte im Süden, der als Zentrum deutscher Administration und Präsenz eine unmittelbare Kontrolle gestattete, die indirekte im nördlichen Togo, wo fehlende Machtmittel bei weitgehend intakten islamischen Feudalverbänden eine zurückhaltende Politik nahelegten. Eingebunden wurden die Häuptlinge in die koloniale Verwaltungsstruktur durch einen Katalog genau umrissener Pflichten und Rechte. Grundsätzlich hatte der Häuptling die Pflicht, die vom Bezirksleiter empfangenen Befehle auszuführen und deren Befolgung zu überwachen. Darüber hinaus hatte er die Aufgabe, ansteckende Krankheiten sofort zu melden und für die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse zu sorgen. Der Häuptling sollte die Bewohner seines Dorfes zur Arbeit anhalten, sowie arbeitsscheue Landstreicher, Gewohnheitsdiebe und solche, die die Wege unsicher machen, der Bezirksleitung anzeigen, damit sie in eine der vom Gouvernement eingerichteten Besserungssiedlungen überführt werden konnten. Die wichtigste Funktion innerhalb des kolonialen Verwaltungsapparates übernahmen die Häuptlinge durch Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit. Diese sogenannte Häuptlingsgerichtsbarkeit wurde von den Bezirken nicht nur geduldet, sondern im Sinne der eigenen Entlastung begünstigt. Auch hier musste der Umfang der richterlichen Befugnisse, die die einzelnen Bezirksleiter den Häuptlingen zugestanden, den spezifischen Gegebenheiten der Bezirke entsprechend angepasst werden. Während die Strafgerichtsbarkeit grundsätzlich den Bezirksleitern vorbehalten blieb, wurde die Rechtsprechung in Zivilsachen zum überwiegenden Teil von den hierzu ermächtigten Häuptlingen ausgeübt. Dem Häuptlingsgericht unterstanden alle farbigen Personen, die ihren Wohnsitz im Gebiet des betreffenden Häuptlings hatten, davon ausgenommen war das Regierungspersonal. Klagen von Weißen gegen Afrikaner oder umgekehrt mussten bei der zuständigen Bezirksleitung erhoben werden, da der Häuptling selbst nur über Klagen zu Gericht sitzen durfte, bei denen Europäer nicht involviert waren. Zu den Strafverhandlungen, die ausschließlich der Gerichtsbarkeit des Bezirksleiters unterstanden, sollten die Häuptlinge hinzugezogen werden, um damit auf die traditionellen Rechtsvorstellungen Rücksicht zu nehmen, ohne dass dadurch jedoch die ausschließliche Verantwortlichkeit des Bezirksamtmanns berührt wurde. Dem jeweiligen Bezirksleiter kam dieser Umstand sehr entgegen, empfand er doch den ihm gelassenen weiten Spielraum täglich als eine Wohltat. So wurde Gesetzlichkeit durch ein vereinfachtes Regelungsverfahren, die Unabhängigkeit des Richters durch die Improvisationskunst und Weisungsgebundenheit des abhängigen Beamten und das Legalitätsprinzip durch das Opportunitätsprinzip ersetzt. Eine weitere wichtige Funktion des Häuptlings neben der Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit bestand in der Unterstützung der Administration bei der Steuereintreibung. Während vor der Jahrhundertwende die infrastrukturelle Erschließung der Kolonie auf der unentgeltlichen Steuerarbeit als Vorläufer der späteren Geldsteuer basierte, ermöglichte die Verordnung des Jahres 1907 allen Steuerpflichtigen, den geforderten Arbeitsdienst durch Zahlung von Bargeld abzulösen. Da im Zusammenhang mit dem Bau der Hinterlandbahn neue Einnahmequellen erschlossen werden mussten, wies das Gouvernement die Bezirksleiter an, auf die Ablösung der Steuerarbeit durch Geld hinzuwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, bediente sich die Administration erneut der Häuptlinge. Diese hatten eine Namensliste aller steuerpflichtigen Männer ihres Dorfes zu führen und die Dorfbewohner zur pünktlichen Entrichtung der Steuern anzuhalten. Dafür wurden sie nicht nur von allen Abgaben befreit, sondern erhielten darüber hinaus eine Rückvergütung in Höhe von 4-5% der aus ihrem Zuständigkeitsbereich eingegangenen Steuerbeträge als Aufwandsentschädigung. Jeder Einwohner der Kolonie, der seiner jährlichen Steuerpflicht durch Arbeit oder Barzahlung genügt hatte, erhielt, und auch das ist deutsche Kolonialbürokratie, als Ausweis eine Steuerkarte aus Papier mit jährlich wechselnden Farben. Um das oft geringe Ansehen der Häuptlinge im Volk zu heben und diese bei der Ausführung der ihnen übertragenen Aufgaben zu unterstützen, unterstellten die Verwaltungsbehörden zuverlässigen, das heißt in ihrem Sinne kollaborationsbereiten Häuptlingen weiteres Hilfspersonal, nämlich einen oder mehrere sogenannte Häuptlingspolizisten, die zur Besetzung der Außenstationen und Posten vorgesehen waren. Diese Polizisten, die oft Familienangehörige der Häuptlinge waren, bildeten die unterste Ebene der Verwaltungshierarchie. Sie erhielten nach Beendigung ihrer Ausbildung auf den Bezirksämtern oder Stationen eine Polizeiuniform und wurden dann in ihren Heimatort zurückgeschickt. Dort waren sie als verlängerter Arm des Häuptlings für Ruhe und Ordnung, die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse und die Reinhaltung des Dorfes sowie der dazugehörigen Wege, Rasthäuser und Brunnen zuständig. Die Teilhabe an der Gerichtsbarkeit blieb den Häuptlingspolizisten untersagt. Die Tatsache, dass es den Polizisten streng verboten war, von Verhafteten Geschenke anzunehmen oder außerhalb ihrer Landschaften Aufträge fremder Häuptlinge auszuführen und dort in Uniform aufzutreten, deutet bereits auf Kompetenzüberschreitungen dieser Art hin. So beklagte etwa ein Regierungsarzt die, Zitat, jedem Beamten häufig entgegentretenden Schwindeleien, aus denen hervorgeht, wie der Neger die ihm durch Berührung mit dem Europäer vermittelte höhere Kultur nicht zum Gebrauch für den Weißen, sondern zum Missbrauch gegenüber seinen weniger kulturbegabten Mitbrüdern verwertet. Zitat Ende. Viele solcher Betrügereien kamen oft nur durch einen Zufall ans Tageslicht. So wurde der Fall eines afrikanischen Hauptmanns von Köpenick bekannt, der, die Macht der Uniform erkennend, monatelang auf den Märkten der Küste im angeblichen Auftrag des Bezirksamtes 5-pfennige Gebühr von den Marktbewohnern kassiert hatte. Seine einzige Legitimation hatte aus einer Polizistenmütze bestanden. Ich fasse zusammen. Die innere Verwaltung der deutschen Kolonien war vor allem in der Zeit vor der Jahrhundertwende gekennzeichnet durch eine Mischung aus Konzeptionslosigkeit, Unsicherheit und Pragmatismus. Verantwortlich dafür war der überraschende Einstieg Bismarcks in die Kolonialpolitik sowie das Fehlen von theoretischen Überlegungen, praktischen Erfahrungen und ausgebildeten Kolonialbeamten. Dies öffnete zunächst Spekulanten, ich nenne hier stellvertretend nur Hugo Sholto Douglas für Togo oder Dr. Julius Scharlach für Deutsch-Südwestafrika und Abenteurern, etwa Karl Peters, Tür und Tor. Erst nach der Jahrhundertwende entstand sowohl im Reich als auch in den Kolonien selbst eine geordnete Kolonialverwaltung. Bewertet man die Funktionalität dieses Verwaltungssystems, so muss man im Falle Togos zu dem Schluss kommen, dass dieses aus deutscher Sicht weitgehend stabil und insgesamt tragfähig war. Es versetzte die deutsche Administration in die Lage, mit einem Minimum an Beamten effizient und effektiv zu arbeiten, indem lediglich die Schaltstellen des Gouvernements mit weißem Aufsichtspersonal besetzt wurden. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung waren dabei die Bezirksamtmänner und Stationsleiter, die die innere Entwicklung der Kolonie nachhaltig beeinflussten. Eine Denkschrift zur Lage in Togo, die Kolonialdirektor Stübel im Jahre 1905 überreicht wurde, hob angesichts des häufigen Wechsels der Gouverneure den Stellenwert dieser Verwaltungsbeamten heraus. Zitat, der wichtigste Posten wird auf lange Zeit noch der des Bezirksamtmanns sein. Schlussfolgerte die Denkschrift, weil er als Träger der Kontinuität in steter Berührung mit der Bevölkerung stehe und ihre nächste und meist auch höchste Instanz in Streitigkeiten sei. Diese höchste Instanz war verantwortlich für die Erschließung und Verwaltung der Kolonie sowie für die Regelung aller Lebensbereiche ihrer Bewohner. Es ist müßig zu sagen, dass die Stabilität dieses Systems auf der gewaltsamen Unterdrückung und völligen Rechtlosigkeit der indigenen Bevölkerung ruhte. Die Afrikaner sowie alle Mischlinge waren in den deutschen Kolonien von der Rechtsordnung und Gerichtsbarkeit der Weißen ausgeschlossen. Da das entscheidende Kriterium für diese Differenzierung in der Zugehörigkeit der Menschen zu einer bestimmten Rasse bestand, war die Gerichtsbarkeit, wie überhaupt die ganze gesellschaftliche Ordnung, nach rassistischen Gesichtspunkten organisiert. Kaum jemand hat diesen Sachverhalt treffender in Worte gefasst als der langjährige Regierungsarzt in Togo, Dr. Ludwig Külz. Zitat: Gerade auf der Überzeugung von der Verschiedenwertigkeit der Rassen, von dem Höherstehen der Weißen, baut sich im letzten Grunde die ganze Berechtigung unserer Kolonialpolitik auf, notierte er 1903 in seinem Tagebuch. Ich zitiere Külz weiter: Mitnichten sollen wir den Eingeborenen als unseren schwarzen Bruder ansehen, sondern als unser unmündiges Kind. Der gefährlichste Grundsatz aber bei der Negererziehung, der auch hier und da, zum Glück nur vereinzelt, verfochten wird, ist in den Worten enthalten: gleiches Recht für alle Rassen. Es wäre ein großes Verhängnis, wenn er je die Oberhand gewinnen sollte. Zitat Ende. Die strikte Rassentrennung war als fester Bestandteil der deutschen Kolonialpolitik und Kolonialverwaltung unverzichtbar, da ansonsten das ganze System der Beherrschung und Ausbeutung grundsätzlich in Frage gestellt worden wäre. Daher blieben die Afrikaner in den Kolonien von der Rechtsprechung der Weißen ausgeschlossen und wurden rechtlich auf vielerlei Weise diskriminiert. Während für die Europäer ganz selbstverständlich der Grundsatz der Trennung von Verwaltung und Justiz aus der Heimat übernommen wurde, war die legislative, exekutive und judikative Gewalt über die indigene Bevölkerung in der Hand des Bezirksleiters vereinigt. Ersten ernsthaften Versuchen, diesem System durch eine Kodifizierung der afrikanischen Gewohnheitsrechte den Charakter der Willkür zu nehmen, wie sie vom Gouverneur Graf Zesch initiiert und von Rudolf Asmus 1907 in Togo unternommen wurden, trat die Reichskolonialverwaltung entschieden entgegen. Ein Strafgesetzbuch und eine normierte Gerichtsbarkeit hätten den Handlungsspielraum der Bezirksleiter beschnitten und gleichzeitig den Einwohnern der Kolonien, wenn auch noch so wenige, einklagbare Rechte garantiert. Daran konnte niemandem etwas gelegen sein. Um den Zustand der Diskriminierung zu legitimieren und im Hinblick auf die Zukunft zu stabilisieren, wurde die Legende von der fehlenden Reife der Naturvölker im Gegensatz zur Vernunft der selbsternannten Kulturvölker ins Leben gerufen. Die koloniale Verwaltung und Rechtsprechung dienten damit immer zugleich der Erziehung. Wann diese Erziehung der unmündigen Kinder beendet sein würde, so glaubte man, das liege allein in der Verantwortung ihrer weißen Väter. Vielen Dank.